Kapitel 4 Öffnungszeiten nennen. Übung 3a. Hören Sie die Fragen und antworten Sie. Benutzen Sie die Informationsschilder im Lehrbuch. 1. Wann öffnet der Kiosk? 2. Ich muss ein Auto mieten. Wann macht die Autovermietung auf? 3. Ab wann servieren Sie Abendessen? 4. Entschuldigung, wann schließt die Bar? 5. Wann macht das Schwimmbad zu?